Ich weiß nicht, wie mir ist. Ich bin nicht krank und nicht gesund. Ich bin blessiert und hab kein Wund. Ich weiß nicht, wie mir ist. Ich tät gern essen und schmeckt mir nichts. Ich hab ein Geld und gilt mir nichts. Ich hab ein Geld und gilt mir nichts. Ich weiß nicht, wie mir ist. Ich hab sogar kein Schnupftabak und hab kein Kreuzelgeld im Sack, kein Geld im Sack. Ich hab sogar kein Schnupftabak und hab kein Kreuzelgeld im Sack, kein Kreuzelgeld im Sack. Ich weiß nicht, wie mir ist, wie mir ist. Heiraten tät ich auch schon gern, kann aber Kinderschreien nicht hören, Kinderschreien nicht hören. Ich weiß nicht, wie mir ist. Ich hab erst heut den Doktor gefragt, der hat mir's ins Gesicht gesagt. Ich weiß wohl, was dir ist, was dir ist. Weiß ich, wie mir ist. Ein Narr bist du gewiss. Nun weiß ich, wie mir ist. Nun weiß ich, wie mir ist.